Ah, diese Welt ist kriminell, guck, sie rauben dir dein Atem. Die Schatten zeichnen unsere Augen wie ein Kajalstift. Ich sehe die Gründe, Chancen werden vernichtet, Menschen werden geplündert, Konten werden errichtet. Das ist kein Spaß, weil ich das aus meinem Herzen schreibe. Und jede Zeile, die ich sagen will, ist ernst gemeint. Hast du eine Meinung, ist es gut so, aber der Staat tut, als wären alle verflucht. Und ich sehe dieses Blut fließen durch meine Adern. Für das alles steht zu viel hinter meinem Namen, als dass ich Palaver mache. Und ich schreibe diese Wahrheit in Texte und habe dabei wirklich gar keine Hemmungen. Die Unterschicht hier ist unkontrolliert. Wir spekulieren auf Umsätze, es ändern sich Umstände. Und alle fragen, wieso alles zerfällt. Inshallah mach ich mit Drama mein Geld wie Goethe.